Special Effects, Rebelles Chef. Die Ecke dabei macht Rettetetet. Dein Umfeld ist tot, sag, wer rettet dich jetzt? Alter, besser wär's, wenn sich jeder Rapper versteckt. Ich fick deine Note, scheiß auf Bezahlung. Du wurdest gerippt ohne die leiseste Ahnung. Ich bin aus Essen, Habibi, wir sind schlimm. Hör auf zu stressen, Habibi, mach keinen Film. Ich hab ein Ass im Ärmel, so locker wie ich bleib. Ja, stimmt, ich hab einen Koffer voller Scheine. Plus, heute Nacht, deine Tochter ist allein. Ich mach auf Gynäkologen, spiel den Doktor zwischen Beinen. Doktor Rebel mit Schwanz wie ein Elefant. Ganz voller Glanz, voller Eleganz. Pure Dominanz, Ignoranz, überdurchschnittliche Relevanz. Rebel, ich bin raus.